Das Nüdische Verbreitungskomitee für gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel gab am 14. Juli die offizielle Mitteilung bekannt. Darin hieß es: Die Koreaner in Europa, die den offenen Brief des Nüdischen Vorbereitungskomitees für gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel gehört hatten, haben am 5. Juli in Berlin eine Erklärung zur vollen Unterstützung des Vorschlages für das gesamtnationale Treffen abgegeben und das Europäische Vorbereitungskomitee für die erfolgreiche Veranstaltung des Treffens gebildet. Das Europäische Vorbereitungskomitee umfasst die Organisationen der Auslandskoreaner wie die Europäische Kommission des Auslandkomitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni, das Netzwerk der Koreaner in Deutschland, die Europäische Direktion der Auslanddirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes und die Europäische Solidarität für die koreanische Nation und die einzelnen Persönlichkeiten.